Auch eine andere Beute, die ihr noch nicht zu erlangen vermochtet, hat Allah bereits umfangen. Allah hat zu allem die Macht.